Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem zweiten Buch Samuel, 22. Kapitel, Kapitel 22, Vers 26 bis 30. Den Treuen erweist du dich als treu, den Aufrichtigen begegnest du mit Aufrichtigkeit. Den Reinen erweist du dich als rein, doch den Falschen überführst du. Denn du rettest den Elenden, aber die Stolzen erniedrigst du. Herr, du bist mein Licht, du, Herr, hast meine Finsternis erhellt. Mit dir kann ich ganze Heere zerschlagen, mit dir überwinde ich jede Mauer. Gott segne dieses Wort, treu und aufrichtig. In dieser Bibelpassage hier, in diesen Bibelversen aus dem zweiten Buch Samuel, im 22. Kapitel, lernen wir mehr über unseren Herrgott, dass unser Gott treu und aufrichtig ist. Und hier lernen wir, dass er eben diese Charakteristiken auch in uns als reuigen Sündern nicht nur für gut heißt, sondern anerkennt, ja, das sind also Sachen, die, wo wir in Reue und Bescheidenheit zu Gott kommen. Und hier im Gegensatz zum Stolz, also keinen Stolz, nicht stolz sind, sondern vom Stolz loslassen und bescheiden werden. Und das ist ganz, ganz entscheidend, wie ich auch David hier in seinem Lobgesang nach so vielen schwierigen Lebenssituationen, auch oftmals mit dem Tod bedroht, ja, von König Saul verfolgt, bevor David selber König wurde, und so viele andere Sachen. Also lest das mal alles durch. Ihr könnt über König David in verschiedenen Büchern, also im Alten Testament lesen, und das zweite Buch Samuel hier lädt ein, ist also super. Und natürlich auch in den Königen, ja, in dem Buch Königen könnt ihr auch mehr lesen. Und natürlich in den Psalmen viel, viel mehr über König David direkt lernen, wie er Gott lobt, oft auch zu Gott kommt in Angst und Furcht und sein ganzes Herz ihm ausschüttet. Und König David war also wirklich zwar ein Mann nach Gottes Herzen sozusagen, aber er war auch nicht frei von Fehlern, ja, auch ein Sünder wie wir auch, ja. Das heißt nicht, dass er da frei von Sünde war. Nein, ganz im Gegenteil. Also der hat also Sachen begangen, wo er dann Gott um Vergebung bitten musste oder aber in Reue dann zu ihm kommen musste. Und lies das mal nach. Also Mensch wie du und ich, ob Mann oder Frau, jung und alt. Knabe, Mädchen, das ist egal. Also lies das mal durch hier. Also das ist manchmal ein bisschen, dauert ein bisschen, das zu verstehen. Es ist nicht immer so einfach, aber lernt vor allem, wie unser Herr Jesus Christus, also bescheiden ist. Geht in die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und auch im Johannesevangelium und lernt mal, wie bescheiden unser Herrgott ist. Und auch treu und aufrichtig. Und das nicht nur als Musterbeispiel, dass wir sind, Jesus ist Jesus, Gott im Fleische ist ein Mensch geworden. Aber wir können von ihm lernen und in einer persönlichen Beziehung dann mit ihm wachsen. Und er ist uns treu und aufrichtig. Er ändert sich nicht, Jesus Christus. Und darauf kommt es an. Also Bescheidenheit ist, wo es anfängt. Und hier lädt uns also die Lobpreisung aus dem zweiten Buch Samuel, also Davids Loblied ein. Lest das mal durch im zweiten Buch Samuel, 22. Kapitel. Und auch im Psalm 18 könnt ihr nochmal nachlesen. Lernen wir von der Treue und Aufrichtigkeit Gottes. Und dass Gott wirklich David geholfen hat in vielen, vielen Situationen, wo er auch nicht mehr weiter wusste. Und dass er sich jetzt da niedergeschlagen hier in seinem Loblied, seinem Lobgesang und geht da auch nochmal in Psalm 18 rein. Lies das mal durch. ist wirklich bemerkenswert. Und das soll uns auch Mut machen, wir, die wir auch als reue Sünder zu Christus kommen, unserem Herrgott, und dann in unserer persönlichen Beziehung mit Christus wachsen. Lieber Jesus, wir danken dir hier für Davids Loblied aus dem zweiten Buch Samuel, 22. Kapitel. Und Treu und Aufrichtigkeit ist entscheidend. Darauf kommt es an. Und das können wir auch nur durch, wenn wir als reue Sünder zu dir kommen, unserem Jesus Christus, und in Bescheidenheit eine persönliche Beziehung zu dir eingehen. Und du hilfst uns dann auch, ja, uns vom Stolz loszusagen und hilfst uns, bescheiden zu werden. Das können wir alleine nicht. Das können wir nur durch die dritte Person der Dreifaltigkeit, den Heiligen Geist, der in und durch uns wirkt, in unsere Herzen. Aber das bist auch du gleichwohl, ja. Denn das ist unsere Einladung, unsere Hilfe, zu dir zu kommen. Und in Bescheidenheit und nicht nur, wenn wir nicht weiter wissen, aber zu jeder Zeit. Und du kannst dann in und durch uns wirken. Und David und König David und du selber natürlich auch hier in den Evangelien, unser Jesus und auch noch Paulusbrief oder Petrusbrief oder Johannesbrief, ist die Bescheidenheit immer wieder ausgedrückt. Und das ist unser Gebet, dass wir treu und aufrichtig sind, aber das können wir nur in und durch dich erreichen, nicht in eigener Kraft. Ohne dich können wir gar nichts verrichten. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dieses in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.